merke ich, ihr denkt genau wie ich. Von uns lassen wir keinen je im Stich. Zusammenhalt in den vielen Jahren, Stärkte in der Not, fast allen Kameraden. Nach Konzerten gab so manche Straßenschlacht. Hin und wieder wurde ein Gegner zu Fall gebracht. Demos gerieten außer Rand und Band, wo man einige Linke zertrampelt am Boden fand. Leben. Ein Lagerfeuer mit Liedern, was kann es Schöneres geben? Zeltlager war man abends echt geschafft, doch trotzdem hatte jeder die Nacht durchgemacht. Wir Sportübungen nach bei uns angesagt, man muss ja lernen, man seinen Gegner jagt. Viele Hindernisse mussten wir überwinden. Es war nicht immer leicht, den richtigen Weg zu finden. So manches Mal wurde einer nicht mehr weiter, doch gemeinsam stimmten wir ihn wieder heiter. Wir kämpfen entschlossen für unser Land, durch unsere Taten werden wir verbannt. Bilden wir einen Feuerkreis, durch unsere Kraft schmilzt auch das dickste Eis. Der nordische Geist, er ist in unserem Leben, egal was uns droht, werden wir ihn nicht ablegen.